Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Donnerstagmorgen, das ist die Zeit, wo bei uns die Filmkritiker kommen. Heute eine Filmkritikerin. Anke Lewicke ist im Studio. Wir wollen über die Filme reden, oder sagen wir über zwei Filme reden, die heute in die Kinos kommen. Und in dieser dunklen Zeit, was wäre da schöner, als abends ins Kino zu gehen? Stimmt, aber es ist auch schön, im Sommer ins Kino zu gehen. Ah, ich gehe lieber im Winter. Gegen den Strom, der erste Film, den Sie uns vorstellen wollen, der nimmt uns mit nach Island. Und wenn wir da so an die abgeschiedene Insel denken, dann haben wir bestimmt sofort Bilder im Kopf. Geysire, spektakuläre Landschaften, Vulkane, sowas. Bedient Benedikt Erlingssons Film Gegen den Strom denn genau diese Vorbilder? Ach ja, teilweise schon. Also der Beginn auf alle Fälle, das ist so Island, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Das ist eine endlose, vermooste Landschaft, die auch sehr rau ist, die ein bisschen nebelig ist. Und mittendrin sehen wir eine Frau im Norwegerpulli mit Pfeil und Bogen. Sie geht aber etwa nicht auf Jagd, sondern sie hat es auf einen Strommast abgesehen. Und tatsächlich kappt sie die Leitung. Wir sehen, dass sie damit eine Fabrik lahmgelegt hat. Dann hört man schon den Hubschrauber. Sie fängt an zu rennen und sie bittet dann einen Bauern um Hilfe. Mhm. Machen Sie das allein? Ja. Sie wollen mich nur mit da reinziehen in diesen Vandalismus. Ich bin keine Verbrecherin. Im Gegenteil, ich mache das, um die Verbrechen dieser Leute zu stoppen. Und wer sind Sie? Ich bin Hadla, die Tochter von Benedikt Sigurðsson. Meine Großmutter ist aus Grímstunga. Aha. Du bist also eine von den Eyviks. Ja, ja, ich kenne deine Familie. Ja, und bei dem kurzen Dialog bekommt man ja schon ganz gut mit, dass der Film so verschiedene Tonlagen anschlägt. Also einerseits lernen wir eine militante Umweltaktivistin kennen, aber andererseits machen wir auch die Bekanntschaft mit der angenehm verschrobenen Bevölkerung Islands. Und tatsächlich ist es dann so, dass der Bauer ihr einen schönen Oldtimer in so knalligen Farben zur Flucht zur Verfügung stellt. Mit Halla fahren wir dann in ihr Leben rein. Wir bekommen mit, dass sie ganz glücklich ist in ihrem Einzelgängerinnen-Dasein, dass sie als Chorleiterin arbeitet und dass sie nebenher aber eben der Schwerindustrie ihrer Heimat mit Erfolg den Krieg angesagt hat. Also sie hat ein perfekt organisiertes Doppelleben, was aber aus den Fugen gerät, weil plötzlich, sie hatte vor 4 Jahren einen Adoptionsantrag gestellt, wird er bewilligt. Ein kleines Mädchen aus der Ukraine wartet jetzt auf sie. Und die große Frage ist, kriegt sie alles unter einem Hut? Das klingt, als ob da einiges so zusammengemixt ist. Stimmt der Eindruck? Kriegt der Regisseur das hin, die verschiedenen Fäden, die Sie da eben aufgebröselt haben? Ja, das kriegt er auf alle Fälle hin. Also es ist eine leise Komödie, ein Umweltthriller. Es ist auch ein minimalistischer Actionfilm. Also man kann mit einer Drohne und einem Hubschrauber durchaus spannende Verfolgungsjagden machen, bei denen man als Zuschauerin auch die Höhlen und anderes aus Island so aus nächster Nähe kennenlernt. Aber der Film hat eine wunderbar originelle Idee. Und zwar sieht man die Musiker, das sind 3 Männer im Anzug, immer auch im Bild kennen. Und sie geben den Takt der nächsten Szene vor, sie verständigen sich mit Haller, mit Blickwechseln. Sie nehmen manchmal auch so Gegenstände wie die Schreibmaschine, wo sie ihre anonymen Briefe mitschreibt. Und das ist einfach unheimlich schön. Und dadurch kriegt man diesen Rhythmuswechsel immer mit. Und zusammengehalten wird der Film aber auch von dieser stoischen Heldin, die einfach wunderbar ist, der man gerne folgt. Und alle Herausforderungen, die sie sich vorgenommen hat, zieht sie einfach auch durch. Und wir drücken ihr dabei die Daumen. Tja, und ich gehe ins Kino, das habe ich schon beschlossen, den Film gucke ich mir an. In einer auch eher einsamen Landschaft spielt Die Erscheinung, das ist der zweite Film, über den wir reden wollen, von Xavier Giannoli. Ein erfahrener Journalist wird in den Vatikan gebeten und der soll herausfinden, was sich wirklich ereignet hat. Sehen Sie, vor genau 2 Jahren hat ein 16-jähriges Mädchen behauptet, eine Erscheinung gehabt zu haben in der Gegend von Carbarach, im Südosten Frankreichs. Was meinen Sie mit Erscheinung? Eine Erscheinung der Jungfrau Maria. Für gewöhnlich beruhigen sich solche Dinge rasch wieder durch das Einschreiten des örtlichen Pfarrers oder eines guten Psychiaters. Aber manchmal erreicht das Phänomen ein solches Ausmaß, dass Pilger den Ort der Erscheinung regelrecht überfluten oder der vermeintlichen Erscheinung. Tja, und was da passiert, da macht sich offenbar dann ein Journalist im Auftrag des Vatikans auf den Weg. und versucht da zu klären, was da passiert ist, oder wie? Ja, das kann man sich wirklich so vorstellen. Also das ist investigativer Journalismus und der hat ja häufig die Struktur eines Thrillers. Also mit dem Ermittler lernen wir eben alles aus verschiedenen Perspektiven kennen. Er ist ja selbst in diesem Komitee vom Vatikan, da ist auch eine Psychiaterin mit drin, eine Theologin. Dann lernen wir natürlich auch das Mädchen kennen, was diese Erscheinung gesehen hat und wir bekommen mit, dass sie eine traumatisierte Kindheit hatte. Dann bekommen wir aber auch mit, dass die katholische Kirche direkt daraus Kapital schlägt, dass ganz viele Pilger angelockt werden. Also es ist so ein Puzzlespiel, was sich die ganze Zeit zusammensetzt. Aber dieser Journalist entdeckt eben in dieser Anna auch eine Seelenverwandte. Er ist selbst traumatisiert, weil er früher Kriegsjournalist war. Und es wird auch für ihn so eine innere Reise, dieser Film. Nun kann man im Film ja alles Mögliche machen und solche Dinge, solche Erscheinungen visualisieren, auch Traumata. Wie macht das der Film? Also die Erscheinung sieht man die ganze Zeit nicht. Und dieser Journalist hat ja immer mit dem Sichtbaren gearbeitet, mit Fakten und Zahlen. Er hat auch mit einem Fotoreporter zusammengearbeitet, der dann in einem Einsatz gestorben ist, der ihm alles auf den Fotos gezeigt hat. Und jetzt kriegt er es auf einmal mit was zu tun, was nicht greifbar ist, nicht sichtbar. Und damit arbeitet der Film auch. Also diese Bilder haben immer so eine Öffnung, als würde es noch eine andere Dimension geben. Und wie der Journalist dann so einen kleinen Selbsterkenntnistrip macht, das ist schon ganz interessant. Und die Bilder machen auch was mit mir. Also ich gehe so ein bisschen benommen aus dem Film raus, sehe auch alles so ein bisschen anders. Aber man kann ganz schlecht erklären, was da eigentlich mit einem passiert ist. Offenbar eine beeindruckte Filmkritikerin, Anke Lewicke. Das Erscheinen und Gegen den Strom, beide Filme laufen ab heute in den deutschen Kinos.